Die Idee ist nicht neu und sie stammt nicht von Mark Zuckerberg. Datenschützer haben schon vor Jahren vorgeschlagen, Facebook solle sich nicht durch Werbung, sondern durch Abogebühren finanzieren. Für Facebook war das aber nie ein Thema. Bis jetzt. Oder genauer, bis letzte Woche. Da ist Facebook-Operativchefin Sheryl Sandberg im NBC-Interview gefragt worden, ob der User bei Facebook verhindern könne, dass seine Daten weitergegeben werden. Komplett. We have different forms of opt-out. We don't have an opt-out at the highest level. Wir haben verschiedene Opt-out-Möglichkeiten, aber kein vollständiges Opt-out. Das wäre ein Bezahlprodukt. Mit der Betonung auf dem Konjunktiv. Ein konkretes Angebot gab und gibt es nicht. Fachleute haben aber schon mal durchgerechnet, wie teuer ein werbefreier Facebook-Zugang sein müsste. Stand heute, in den USA verdient Facebook mit jedem User etwa $7 pro Monat. Ein Facebook-Abo könnte damit in den USA weniger kosten als zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime. Die kosten 11 bzw. $13 im Monat. Ja, es gibt Leute, die so etwas vorschlagen, hat Mark Zuckerberg gestern gesagt, nachdem ihn ein Senator konkret darauf angesprochen hatte. Das sind bestimmt vernünftige Gedanken, meinte Zuckerberg, aber am Ende ist die werbefinanzierte Variante die beste. Eine klare Aussage und das vor dem Hintergrund, dass rund 2/3 der Amerikaner keine personalisierte oder sogar gar keine Werbung sehen wollen. Andererseits, eine nicht repräsentative Umfrage der Washington Post zeigt, $7 würde nicht mal jeder fünfte User zahlen wollen. Und überhaupt direkt etwas für Facebook zu zahlen, das können sich nur 40% der Umfrageteilnehmer vorstellen. Mark Zuckerberg hat offensichtlich recht, wenn er sagt, den Leuten würde es gefallen, wenn sie für einen Service nicht zahlen müssten. I think in general people like not having to pay for a service. A lot of people can't afford to pay for a service around the world. Viele Menschen in der Welt könnten sich so einen Bezahlzugang aber auch gar nicht leisten, so Zuckerberg. Und denen ermögliche das werbefinanzierte Modell erst, an der weltweiten Kommunikation teilzuhaben. Ein Argument, das nicht falsch ist. Wahr ist aber auch, dass Facebook-Aktien auch deshalb so gefragt sind, weil Analysten glauben, dass die Werbeeinnahmen für die Firma immer gigantischer werden. So oder so, es sieht jedenfalls nicht so aus, als ob morgen oder in einer Woche eine Bezahlvariante von Facebook käme. Und übrigens, 40% der Teilnehmer an der Umfrage der Washington Post meinten, eigentlich müssten sie Geld von Facebook bekommen.